Aus Matthäus Evangelium Kapitel 28, die Verse 16 bis 20. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa, auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Hallo, auch von meiner Seite. Tut mir leid, wenn meine Stimme ein bisschen angekratzt ist. Ich hoffe, sie wird durchhalten. Mein Name ist Felix Trompell und ich arbeite auch hier bei Nordstern mit. Und die Frage, wer war Jesus und was hat das mit mir zu tun? Das, Marc hat es vorhin schon angerissen, ist gerade das Thema hier in unserer Predigtreihe. Wir hatten da schon verschiedene Aspekte von, haben wir uns angeschaut. Der versprochene Jesus, der schon lang vor seiner Geburt angekündigt wurde. Der ewige Jesus, der in einem Stall geboren wird und doch schon immer da war. Der glückliche Jesus, der Teil einer glücklichen Gemeinschaft mit seinem Vater und mit dem Heiligen Geist ist und ein dreieiniger Gott ist. Der heilende Jesus, der einem Gelähmten heilt, nicht nur physisch, sondern auch spirituell. Der erneuernde Jesus, der das Abendmahl als Zeichen eines neuen Bundes mit uns Menschen einsetzt. Und schließlich, die letzten zwei Sonntage, der leidende Jesus, der am Kreuz stirbt, und der triumphierende, vom Tod auferstehende Jesus. Und heute geht es um den beauftragenden Jesus. Nach seiner Hinrichtung und nachdem Jesus wieder auferstanden ist, trifft sich Jesus mit seinen Jüngern am vereinbarten Ort. Die Jünger sehen ihn zweifeln und begegnen ihm. Und Jesus spricht zu ihnen. Das, was Jesus an dieser Stelle sagt, in diesem Text, kann als ein Text mit dem Charakter eines Testaments bezeichnet werden. Das waren Worte, die er weise und wohl gewählt hat. Worte, die er ihnen mit auf den Weg geben will. Und das waren Worte, die die Kirche und das Leben dieser Jünger sehr zentral mitgeprägt haben und starke Auswirkungen hatten. Ich habe gestern den Film Per Anhalter durch die Galaxie geschaut. Ich weiß nicht, wer von euch ihn kennt. Und da kommt es einmal zu der folgenden Szene. Ich lese das mal vor. Einer Rasse hyperintelligenter, pandimensionaler Wesen hing es vor vielen Millionen von Jahren dermaßen zum Halse raus, sich ewig über den Sinn des Lebens rumzuzanken, dass sie beschlossen, zwei ihrer besten Programmierer damit zu beauftragen, einen Supercomputer zu bauen, der die Antwort auf die große Frage nach dem Leben, dem Universum und allem errechnen sollte. Deep Thought, also Tiefdenken oder tiefer Gedanke, wie der Computer hieß, rechnete daraufhin 7,5 Millionen Jahre, um eine Antwort auf diese Frage zu finden. Und dann kommen alle wieder zusammen. Da sind riesen Menschenmassen, tausende von Leuten, die jubeln und die Schilder hochhalten, tief denken und so weiter. Und die jetzt erwarten, jetzt kommt die Antwort. Und wow, endlich werden wir eine Antwort auf diese Frage haben, die uns, die Menschheit, die das ganze Universum schon immer tief beschäftigt hat. Deep Thought holt tief Luft und sagt, die Antwort auf die große Frage nach dem Leben, dem Universum und allem ist 42. Und alle schauen sich an und sagen, was? Wie? Das haben wir jetzt nicht erwartet. Es ist eine riesen Enttäuschung. Die Leute sind enttäuscht, weil sie mit dieser Antwort überhaupt nichts anfangen können. Eine wirkliche Antwort auf die Frage, die die Menschheit seit eh und je beschäftigt. Die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Wofür lohnt es sich eigentlich zu leben? Die Antwort auf diese Frage bleibt offen. Ich glaube aber, dass es Antworten auf diese Fragen gibt. Und ich glaube, dass in diesem Text, den wir heute gleich miteinander entdecken werden, tiefe Gedanken zu diesem Thema drin sind, die wirklich sinngebend und wunderbar sind. Drei zentrale Punkte gibt Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg. Ich habe sie mal so überschrieben. Erstens, draußen sein. Zweitens, verändernd sein. Und drittens, bewusst sein. Fangen wir mal mit dem ersten an. Draußen sein. Jesus begegnet den noch zweifelnden Jüngern und sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu den Völkern. Geht zu den Völkern. Das schließt alle Menschen ein, egal welchen Hintergrund sie haben, egal welche sexuelle Orientierung, egal welchen ethnischen, kulturellen Hintergrund, welche soziale Schicht, welches Geschlecht. Alle Menschen sind davon mit einbezogen. Geht raus zu allen Völkern. Und das war, wir lesen das so und denken so, oh ja, okay, das ist irgendwie ganz klar, dass es Kirche irgendwie weltweit gibt, in ganz vielen Orten. Aber das war damals etwas total Revolutionäres. Die 11 Jünger, das waren alles Juden. Und Juden in der damaligen Zeit haben sich eher von den anderen Völkern abgekapselt. In den Städten, in denen sie gewohnt haben, vielleicht außerhalb Israels, da haben sie immer ihre eigenen Gebiete gehabt, weil sie mit den Heiden nichts zu tun haben wollte. Und in die Situation hinein spricht Jesus und sagt, geht raus zu allen Völkern. Ich glaube, die haben erstmal geguckt und waren ganz schön erstaunt. Aber das ist es, was Jesus sich vorstellt für seine Kirche. Er will nicht, dass die Jünger in einer Gemeinschaft zusammen sind und so einen schönen, netten Kuschelclub haben, wo sie sich immer wieder gern abends einladen und irgendwie miteinander Gemeinschaft haben, aber mit niemandem sonst und irgendwie sich freuen darüber, dass sie dieses Geheimnis, das Evangelium, für sich behalten. Nein. Das war nicht Jesus seine Idee. Von Anfang an will er, dass die Jünger den Blick haben draußen. Da sind Menschen, die noch nie was davon gehört haben. Oder die vielleicht schon was davon gehört haben, aber das noch nicht so richtig verstanden haben, was es damit auf sich hat. Es geht nicht darum, eine Kirche zu sein, die so eine Insider-Kultur hat, wo lauter Leute sind, die das Ding verstanden haben und dann ab und zu mal gehen sie nach draußen und werden den anderen dann so aktionsmäßig, hey, übrigens, hier, ich kenne dich überhaupt nicht, aber zack, zack, zack, zack, zack, haha, jetzt habe ich dir das erzählt. Nein, darum geht's nicht. Jesus will eine Kirche, die nicht rausgeht, sondern die draußen ist. Eine Kirche, in der es keine Insider und Outsider gibt, in der jeder willkommen ist. Eine Kirche, in der Dinge verständlich sind, selbst für die Leute, die gerade erst mit dazugekommen sind und noch überhaupt nichts von all dem gehört haben. Es geht um eine Kirche, in der Beziehungen, um eine Gemeinschaft, in der Beziehungen zu Menschen gelebt werden und in der diese Beziehungen auch eine sehr hohe Priorität haben. Beziehungen zu Menschen, egal ob sie Teil dieser Kirche sind oder ob sie überhaupt nichts mit dieser Kirche und mit dem Glauben zu tun haben. Nordstern will so eine Kirche sein. Wir wollen das ganz bewusst. Eine Kirche sein, die draußen ist. Deshalb machen wir zum Beispiel unseren Gottesdienst nicht in einem kalten Kirchengebäude, sondern hier in so einem Ort, wo sich natürlicherweise Menschen aufhalten und wo man gerne hingeht und hoffentlich sich auch wohlfühlt. Deshalb gibt es in unserem Gottesdienst Programmhefte, in denen viele erklärende Texte drin sind, damit jeder, egal wann er reinkommt in den Gottesdienst, das aufschlagen kann und sagt, ah ja, jetzt verstehe ich, ah, da sind wir, alles klar. Und deshalb machen wir viele Treffen, die wir haben, in Cafés und Kneipen, wo Menschen natürlicherweise sind. Deshalb bauen wir eine Kirche, die wir versuchen, schlank zu gestalten. Das heißt, wo wir die Leute nicht ständig mit lauter Veranstaltungen zubomben, sodass sie überhaupt keine Zeit mehr haben, sondern eine Kirche, wo die Leute viel Zeit haben, um abends mit ihren Arbeitskollegen noch ein Bierchen oder ein Äppler trinken zu gehen, in denen sie nachmittags oder wann auch immer oder am Wochenende einen Kaffee trinken gehen können mit Leuten und wo Beziehung gelebt und gepflegt wird. Und dieser Auftrag, draußen sein, ist nicht nur etwas, was für uns Nordstern als Kirche gilt, sondern was Jesus jedem einzelnen Menschen zusagt und sagt, Mensch, sei draußen. Ich habe in den letzten Tagen einige Filme geguckt, auch den Film Der Ja-Sager. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist schon ein bisschen älter, mit Jim Carrey. Und da ist er ein Typ, der heißt Carl, und Carl ist so ein richtiges Couch-Potato. Also so ein richtiger Typ, der eigentlich immer nur zu Hause rumhängt. Wenn seine Freundin fragen, willst du mal mitgehen, wir gehen da abends was feiern und wie auch immer, der eigentlich immer sagt, nee, der eigentlich keine Beziehung hat, seine Beziehung zu seiner Frau oder Freundin ist kaputt gegangen, weil er immer so nur für sich ist. Und dieser Karl fängt an, eines Tages aufgrund eines Programms, bei dem er mitnimmt, macht, Ja zu sagen. Er fängt an, zu allen möglichen Dingen, er vergisst das Wort Nein und sagt einfach immer Ja. Und sein Leben verändert sich radikal dadurch. Er fängt an, Gitarre zu lernen und, keine Ahnung, Chinesisch, und trifft ständig neue Leute und baut Beziehungen und hilft anderen Menschen, und sein ganzes Leben verwandelt sich. Es geht nicht darum, dass wir Menschen werden, die nur noch kopflos Ja sagen wie er, weil dann führt das in einen Burnout. Und Karl in dieser Geschichte, in diesem Film, muss auch erst lernen, okay, immer Ja sagen ist irgendwie auch nicht so gut, aber doch will ich so ein generelles Ja zum Leben haben und Beziehungen leben, und das wird mein Leben auch bereichern. Ich glaube, in diesem Draußensein, in dem geht hinaus, Kirche, lebt nicht nur für euch, sondern geht raus in die Welt und erzählt anderen davon, da steckt auch ganz viel Bereicherung für unser Leben. Und das können wir ganz praktisch leben, indem wir, wie ich schon gesagt habe, Bierchen trinken oder irgendwas anderes oder meinetwegen auch einen Tee mit Freunden, mit Arbeitskollegen, indem wir bewusst Beziehungen leben und pflegen. Indem wir bewusst unseren Geburtstag feiern zum Beispiel und sagen, hey, da will ich, dass Leute, verschiedene Leute zusammenkommen und sich auch gegenseitig kennenlernen. Bewusst Ja zum Leben zu sagen. Das ist etwas, was wir üben können und worin man auch wachsen kann. Vielleicht gibt es auch Dinge, ich habe vorhin von Nordstellen gesprochen und davon, wie wir sein wollen als Kirche, wo du sagst, also da lebt ihr das aber nicht so, da seid ihr nicht so. Dann gib uns bitte Feedback, dann sag uns, hey, da ist was unverständlich oder wie auch immer, weil wir wollen so eine Kirche sein. Eine Kirche, die für alle Menschen da ist, die immer offen ist, für jeden. Was sagt Jesus noch zu seinen Jüngern? Jetzt kommen wir zu Punkt 2, verändernd sein. Schauen wir nochmal in den Text, da steht Folgendes. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Macht die Menschen zu meinen Jüngern. Jünger sind Nachfolger Jesus. Menschen also, die bewusst mit Jesus leben und an ihn glauben und sich auch von ihm verändern lassen wollen. Vielleicht ist dieses Macht die Menschen zu meinen Jüngern auch etwas, was bei dir eine Beklemmung auslöst. Hilfe, die wollen mich bekehren, die wollen mich missionieren, die wollen irgendwie mich zu ihrem Glauben zwingen und ihren Glauben mir überstülpen. Ich kann es verstehen, dass viele Leute so einen Gedanken haben bei diesem Vers. Weil wenn man in die Kirchengeschichte zurückschaut, dann wurde das leider oft so praktiziert. Die Geschichte der Kirche ist voll davon, dass Menschen in andere Länder gegangen sind und anderen Menschen ihren Glauben übergestülpt haben, sie gezwungen haben, sich taufen zu lassen, sie gezwungen haben, nach bestimmten Regeln zu leben, ihnen ihre Kultur abgesprochen haben und ihre eigene Kultur ihnen aufgezwungen haben. Und das ist fürchterlich. Das ist absolut beschissen, was da passiert ist. Aber ich glaube, das ist überhaupt nicht das, was Jesus hier im Blick hatte. Jesus wurde einmal gefragt, was ist das Zentrale, das für uns Menschen gilt, und was ist das wichtigste Gebot, wenn man so die ganze Bibel zusammenfassen würde? Und Jesus sagt, lieb Gott und lieb deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das ist das Zentralste, das Wichtigste, was Jesus gesagt hat. Wenn ihr so lebt, wenn ihr das macht, das wird euer Leben sehr positiv verändern. Und das ist ganz toll. Macht das so. Und ich glaube, dass in der Kirchengeschichte genau dieses zentrale Ding außen vor gelassen wurde. Dass man nicht gesehen hat, wir sollen das, was wir hier tun, nämlich Leute zum Nachfolger Jesus machen, aus Liebe motiviert machen, sondern dass es ohne Liebe geschehen ist. Und das macht das zu einem machtvollen, überstülpenden Handeln, das aufdringend und nicht begeisternd ist. Ich habe vor kurzem meinen Bachelor-Thesis geschrieben und dazu gehört dann immer auch, dass man ein Kolloquium hat. Das heißt, da kommt man nochmal an die FH, nachdem man den Bachelor abgegeben hat und hat dann ein Gespräch mit zwei Prüfern, das auch nochmal notenmäßig ganz ordentlich gewichtet ist. Und danach erhält man dann die Info, okay, du hast die und die Note bekommen und du hast bestanden oder nicht. Und ich hatte, muss ich schon sagen, relativ viel Zeit auch in das Ganze rein investiert und mich da viel Kraft auch investiert und war ganz schön aufgeregt auch, als ich dann dahin ging zu diesem Kolloquium. Und dann ist dieses Kolloquium einfach blendend gelaufen. Das war einfach genial. Und ich bin da rausgegangen und kam aus dem Gebäude raus, habe mein Handy sofort geschnappt und habe angefangen, meine Eltern anzurufen und Freunde anzurufen und ihnen zu erzählen, wie genial das war und wie überglücklich ich bin und wie schön das ist und wie begeistert ich bin. Und ich habe richtig am Telefon gehört, wie die Leute, die so dran gingen, hallo, wie sich ihre Stimme langsam verändert hat, weil sie selber begeistert wurden davon und angesteckt wurden, weil sie gemerkt haben, wie schön das ist für mich und wie wohltuend und gut. In dem Sinne ist das hier gemeint. Macht die Leute zu Jüngern. Es geht nicht darum, irgendwie die Leute zuzupredigen und zu sagen, du musst, sondern es geht darum, dass Christen, die das als etwas Wunderschönes erleben, das Evangelium, die Nachricht davon, dass Gott uns liebt und dass er gelebt hat auf der Erde als Mensch und dass er gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist und dass wir dadurch, durch all das, jetzt mit Gott in Beziehung leben können. Diese wunderbare Nachricht, die lebensverändernd ist für einen, der daran glaubt. Diese Nachricht kann man eigentlich nur begeisternd weitererzählen. Wenn ich weiß nicht, wie man das für sich behalten könnte. Und da das von Liebe motiviert ist, wird es nie ein ich will dir das aufzwingen sein, sondern es wird immer ein begeisterndes und völlig tolerantes Erzählen davon sein, was mich begeistert und bewegt. Völlig in Ordnung damit, dass jemand anderes sagt, interessant, aber das glaube ich nicht. Das ist hier gemeint mit macht sie zu Jüngern. Und dann geht's weiter. Dann sagt Jesus, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn jemand anfängt, an Jesus zu glauben, dann ist die Taufe etwas, was eigentlich direkt am Anfang mit dazugehört. Die Taufe ist ein äußeres Zeichen für den Taufling vor Gott und vor dem Rest der Welt, dass er sagt, ja, ich glaube an diesen Gott. Ich glaube an den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist und ich will mit diesem Gott leben. Und alle Welt soll das sehen. Und wir tun das auch hier bei Nordstern. Wenn Leute neu diese Schönheit dieses Evangeliums für sich entdecken, dann taufen wir sie. Als ein äußeres Zeichen. Wir haben das gerade im Dezember mit Caroline gemacht und in 2 Wochen wird die Anna getauft. Und wenn euch das interessiert, warum sie das gemacht haben und was sie mit Gott machen werden und was sie mit Gott erleben, dann geht auf sie zu und fragt sie. Ich glaube, sie werden da sehr begeistert und freudig von erzählen können. Und dann sagt Jesus Folgendes, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Vor ein paar Wochen hat Stefan hier mal gepredigt und da hat er Folgendes aufgemalt hier. Okay, ich hoffe, ihr könnt das lesen. Da oben steht Heil und da unten steht Heiligung. In den meisten Religionen der Welt sind das zwei zentrale, wahrscheinlich in allen, zentrale Begriffe oder zentrale Verständnisse. Heiligung bedeutet den Prozess der Veränderung zum Positiven hin. Und Heil bedeutet im Prinzip das, wonach wir in unserem tiefsten Inneren eigentlich eine Sehnsucht haben. Nach Frieden, nach Angenommensein, nach einer tiefen Glückseligkeit, nach Freude, das ist Heil. Und Heil ist immer etwas, was von Gott herkommt. Heiligung ist etwas, was mit uns geschieht. Und in den meisten Religionen der Welt ist es so grob gesagt das Konzept. Heiligung, damit Heil. Ich verhalte mich gut, ich befolge irgendwelche gewisse Regeln und verhalte mich so, damit ich Heil bekomme von Gott, damit Gott mir irgendwie wohlgesonnen ist und sich mir gegenüber gut verhält und ich irgendwie angenommen werde oder wie auch immer. Beim Christentum, beim christlichen Glauben ist es anders. Das Verständnis ist hier, ich muss nichts mehr tun. Gott schenkt aus reiner Gnade sein Heil, seinen Frieden, seine Liebe, seine mir Zugewandtheit, die Möglichkeit, dass ich mit ihm in einer Beziehung leben kann. Das ist Heil. Das schenkt Gott mir. Und weil ich das geschenkt bekommen habe, bin ich frei, das hier zu erleben. In einer Beziehung mit Jesus, Veränderung durch ihn zu erleben. Zu erleben, wie mein Leben umgekrempelt wird an manchen Stellen. Wie er mir Heilung schenkt an Stellen, wo ich innerlich zerbrochen bin. Wie er Beziehungen in meinem Leben wiederherstellt, die kaputt waren. Das bedeutet, das ist das christliche Konzept. Und wenn Jesus hier sagt, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe, dann meint es nicht, die Leute müssen sich gut verhalten, damit sie hier oben von Gott anerkannt werden, sondern dann heißt es, das sind Leute, die Gottes Heil geschenkt bekommen haben. Und aus dem heraus lehrt sie das immer wieder, was ich euch erzählt habe, was ihr mit mir erlebt habt, was ich euch geboten habe. Und dadurch werde ich in ihnen Dinge verändern. Dadurch wird Heiligung geschehen. Die Taufe ist nicht etwas Abschließendes, okay, dann ist man getauft und dann ist irgendwie so das vorbei und da passiert nichts mehr, sondern eigentlich ist die Taufe, von der er hier davor spricht, der Beginn von dem Ganzen. Der Beginn davon, dass das hier geschieht in einem Leben, aber nicht aus einem, ich muss mich gut verhalten heraus, sondern aus einem Freude, aus einer Freiheit, aus einer Dankbarkeit heraus und aus einem, Jesus ist in mir und verändert Dinge in meinem Leben. Vielleicht glaubst du schon länger an Jesus und merkst so, in meinem Leben, das fühlt sich eigentlich eher wie so eine Stagnation an. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier irgendwie gerade viel passiert. Ich habe nicht das Gefühl, dass da viel Veränderung in meinem Leben ist. Dann will ich dich ermutigen, sag das Jesus. Geh zu ihm hin und sag ihm, Gott, ich wünsche mir Veränderung. Ich wünsche mir, dass du mich veränderst, aber ich kann das nicht aus mir heraus. Hilf du mir. Stell dir selbst und stell ihnen die Frage, was kann ich tun, damit ich verändert werde, damit Wachstum wieder geschieht in meinem Leben. Und vielleicht glaubst du auch noch gar nicht so sehr an Jesus und denkst aber eigentlich, klingt das ganz schön, Veränderung in meinem Leben. Da gibt es so ein paar Punkte, wo ich mir wünschen würde, dass da Veränderung geschieht. Dann will ich dir sagen, dann bete auch du. Auch wenn du nicht weißt, ob da wirklich einer ist, der dir zuhört. Probieren kannst du es ja und sagen, Jesus, wenn es dich gibt, dann will ich gerne von dir verändert werden und ich will dich gerne erleben. Die Jünger haben auch gezweifelt und doch ist Jesus zu ihnen hingegangen und hat gesagt, ich will dich gebrauchen, ich will dich verändern, lass dich darauf ein. Und egal wie sehr du an Jesus glaubst oder auch nicht glaubst, für alle Menschen gilt der weitere Aspekt von Jesus, nämlich gib das, was du erfährst über Jesus, gib das, was du mit ihm erlebst, weiter an andere Menschen. Erzähl das weiter, deinen Arbeitskollegen, deinen Freunden, wie auch immer. Nicht um sie zu überzeugen, sondern einfach, weil du das teilen willst, aus Freude, was du über Jesus erfahren hast. Das ist Lehren. Anderen weitersagen, was wir über Jesus und das Evangelium gehört und verstanden haben. Und das können auch ganz kleine Punkte sein. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. zu der wichtigen Grundlage für all das, was ich bisher gesagt habe, für diese zwei Punkte. Jesus beauftragt seine Jünger. Es ist ein Auftrag, der heute noch genauso wie für die Jünger damals auch noch für uns heute gilt. Und diesen zentralen Auftrag rahmt Jesus mit einer Zusage ein. Und der dritte Punkt dieser Predigt ist Bewusstsein. Schauen wir nochmal in den Text. Da steht Folgendes. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und dann ein bisschen weiter unten steht Folgendes. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Andere Bibelübersetzungen sagen auch Folgendes. Und du sollst wissen, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist wie so eine Art Merkvers, so. Als ob Jesus zu seinen Jüngern sagt, okay, Achtung, jetzt nochmal gut zuhören, jetzt kommt der wichtigste Teil eigentlich. Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Merkt euch das. Das ist ganz zentral. Das ist das Prinzip, aus dem heraus wir diesen Auftrag Jesus umsetzen können und der auch die Perspektive auf diesen Auftrag ganz gewaltig ändert. Aber Jesus sagt zuerst mal Folgendes. Macht euch bewusst, ich habe alle Macht. Der Begriff im Himmel und auf Erden ist im Prinzip ein Begriff, der in der Bibel an mehreren Stellen vorkommt und der immer bedeutet alles. Alles umfassend. Egal, was du dir vorstellen kannst, alles. Im Himmel und auf Erden. Über das alles gibt Gott der Vater seinem Sohn Jesus Christus Vollmacht. Er sagt, du hast alle Macht. Und Jesus sagt den Jüngern, in ihr Zweifeln hinein, hört zu, ich habe alle Macht. Ich habe alles unter Kontrolle. Egal was passiert, seid euch bewusst, dass ich alles unter Kontrolle habe. Die Jünger haben das schon erlebt an verschiedenen Stellen. Sie sind auf dem See unterwegs und da kommt ein riesen Unwetter und Jesus schläft und sie wecken ihn auf und sind voller Panik und Todesangst und er sagt, ja, jetzt mach mal ruhig. Und dann sagt er, schweigt still und hat Macht über Sturm, über Naturgewalten und die See wird still. Sie haben das erlebt und doch sagt Jesus ihnen das hier nochmal, obwohl sie das schon so viel erlebt haben. Und ich glaube, er sagt das deshalb ihnen nochmal, weil wir Menschen uns das immer wieder neu in Erinnerung rufen müssen. Ich persönlich auch. Das ist für mich sowas Wohltuendes, in Schwierigkeiten, in Problemen, in Herausforderungen, in denen ich bin, mir bewusst zu machen, warte mal, Jesus hat alles unter Kontrolle. Jesus hat Macht über all diese Dinge. Ich brauche da keine Angst haben, weil Jesus ist mir wohlgesonnen und er hat alles unter Kontrolle. Und auch wenn da Dinge sind, die ich manchmal nicht verstehe, dann kann ich trotzdem, hilft mir persönlich das, zu wissen, wow, der Mächtigste aller Mächtigsten, der alles unter Kontrolle hat, der sagt, hey, hör zu, ich habe alles in der Kontrolle, ich habe die Macht über alles und ich bin an deiner Seite. Genau, und dann sagt Jesus, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Vielleicht habt ihr mal im Günthersburg-Park folgende Szene erlebt. Da ist ein Vater oder Mutter und ein kleines Kind und dann ist da ein Fahrrad. Und vielleicht habt ihr mal bemerkt oder beobachten können, wie so ein Vater oder Mutter ihrem Kind beibringen, Fahrrad zu fahren. Das Kind sitzt vorne auf dem Fahrrad, die Mutter hält hinten fest, das Kind dreht sich immer um und guckt, oh ja, die halten noch fest und dabei verdreht es den Lenker und wie auch immer. Irgendwann lernt es nach vorne zu schauen, die Mutter hält es fest, lässt mal kurz los, hält wieder fest, lässt ein bisschen länger los, das Kind fliegt hin, die Mutter rennt hin, das Kind steht wieder auf und so geht das weiter, bis irgendwann dieses Kind von alleine Fahrrad fahren kann und es noch nicht mal richtig merkt. Das ist ja meistens so. Dann sagen die, ich fahr. Oh, so ähnlich ist das hier. Jesus sagt, ich bin da. Aber der Unterschied ist, dass Jesus nicht loslässt und dann stehen bleibt und das Fahrrad weiterfährt, sondern Jesus ist immer da. Er ist immer an der Seite. Und es kann sein, dass wir hinfliegen im Leben. Das Leben als Christ bedeutet nicht, dass man keine Probleme hat. Das ist überhaupt nicht so. Aber es ist ein ganz anderer Rückhalt und ein ganz anderes Erleben, wenn man erlebt, dass da jemand ist, dass da Jesus an meiner Seite ist und mir hochhilft und mir beisteht und neben meinem Fahrrad herläuft. Und das ist nicht nur was, was man theoretisch erlernen kann oder erleben kann, nicht erlernen kann, erleben kann. Das ist nicht nur was, was irgendwie so ein gut zu wissendes Background-Wissen ist, sondern viele von den Leuten, die hier sind, haben ganz praktisch in ihrem Leben erlebt, dass Gott, Jesus da ist und dass er ihnen hilft. Micha zum Beispiel, ich habe das nicht mit ihm abgesprochen, aber ist vor einem halben Jahr hierher gekommen und ist ein ziemliches finanzielles Risiko eingegangen, um hier bei Nordstern mit dabei zu sein, weil er gespürt hat, Gott will, dass ich hier nach Frankfurt gehe und mich hier einbringe. Micha lebt von, ich darf es hoffentlich sagen, lebt von Spenden, lebt davon, dass es Leute gibt, die sagen, ich finde das gut, dass du das machst und ich unterstütze dich. Und ich weiß nicht, ob ihr jemals in eurem Leben Spenden eingesammelt habt, aber das ist ganz schön ein Risiko auch. Und Micha kam hierher, ohne diese ganze Unterstützung zu haben und hat wunderbar erlebt, wie Gott ihn versorgt, in krasser Art und Weise. Das sind so Dinge, wo man ganz praktisch erleben kann, als einer, der mit diesem Gott durchs Leben geht und der mit ihm in Beziehungen lebt, wie Gott da ist und wie er neben dem Fahrrad herläuft und unterstützt und hilft und zuspricht. Und viele andere haben das erlebt. Hier in Bornheim und Nordend eine Wohnung zu finden, ist ziemlich schwierig. Aber alle Leute, die eigentlich in diesem Startteam von Nordstern waren, die hier am Anfang hingezogen sind, haben alle eine Wohnung hier gefunden. Und das nicht erst 5 Jahre später, sondern ziemlich schnell. Auch das ist was, wo ich sagen würde, wow, das ist was, wo Gott ganz praktisch eingegriffen hat. Als die hyperintelligenten, pandimensionalen Wesen den Supercomputer fragen, was ist der Sinn des Lebens, ist die Antwort 42. Eine Antwort, mit der keiner etwas anfangen kann und die deshalb, finde ich, sinnlos ist. Es bringt nichts, 42 zu wissen, wenn man nicht weiß, was das bedeutet. In diesem Text, hier in Matthäus 28, steckt etwas, was ganz anders eine Perspektive auf unser Leben geben kann und einen Sinn gibt. Gott, der uns so sehr liebt, dass er selbst Mensch wurde und sich am Kreuz töten ließ, um den Tod zu überwinden und um uns die Beziehung mit ihm zu ermöglichen. Dieser Gott beauftragt uns und sagt, geht raus in die Welt, erzählt den Menschen, was ich getan habe und dass ein Leben in Gemeinschaft mit mir wieder möglich ist. Seid draußen bei den Menschen und lebt Beziehungen. Werdet verändert von mir und werdet zu Menschen, durch die andere verändert werden. Und seid euch bewusst, ich habe alle Macht und ich bin immer an eurer Seite. Tut all das aus dieser Beziehung heraus und aus meiner Kraft. Ist das nicht was Wunderschönes? Ist das nicht was absolut Herrliches, diese Vorstellung? Stellt euch nur mal für einen Moment vor, dass das wahr wäre. Überleg mal, wenn das wirklich wahr wäre, ist das nicht was absolut Herrliches, Wunderschönes, Bereicherndes, Begeisterndes, Überschäumendes? Wow. Also mich haut das völlig um. Das ist was Unfassbares. Dieser Jesus sagt zu uns, I want you, ich will dich. Was für eine Ehre. Ich will beten. Großer Gott, ich danke dir dafür, dass du unserem Leben Sinn geben willst. Dass es nicht sinnlos und zwecklos ist, dass wir hier auf der Erde leben, sondern dass da eine viel größere Dimension ist. Und dass du sagst, ich liebe euch so sehr und ich will an eurem Leben beteiligt sein. Lasst mich doch da rein. Lasst mich neben eurem Fahrrad herlaufen und euch unterstützen. Ich will euch gebrauchen. Ich will mit euch und durch euch, obwohl ihr Zweifel habt, will ich durch euch in dieser Welt wirken und mein herrliches Evangelium verbreiten. Ich will, dass Menschen überall auf der Welt erfahren, dass es möglich ist, mit mir, dem großen Gott, in Beziehung zu leben. Das ist herrlich, Gott, und ich danke dir dafür, dass du uns so gebrauchen willst. Und du weißt, wie jeder Einzelne von uns irgendwie darüber denkt, was unsere Gedanken sind. Aber ich weiß auch, dass du jeden Einzelnen von uns berufst und beauftragen willst und sagst, ich will dich. Ich bete, dass du uns jedem Einzelnen zeigst, was das für uns persönlich zu bedeuten hat und ob das irgendwie eine Relevanz für uns hat. Amen.